Rechtspopulismus, Rassismus. Reinhard Mohr hat sehr treffend die Mechanismen der Wahrnehmung beschrieben und prägte dabei das schöne Wort von den Diskursraumpflegern. Zitat: Man nimmt vor allem wahr, was ins eigene Weltbild passt, in den Rhythmus der eigenen Lebens- und Arbeitsabläufe. Dazu kommen der Gruppendruck, die Psychodynamik der geistig-emotionalen Heimat, ob im Verband oder der Partei. Das Milieu prägt die Sehschwäche und sie wiederum ist Voraussetzung für Aufstieg und Karriere. Zitat Ende. Das gilt auch für das Meinungsklima in den öffentlichen Medien. Zitat: Da scheint es doch einen unsichtbaren Wächterrat zu geben, der über die Diskursregeln herrscht. Eine eigentümliche Übereinkunft über die Grenzen des Zulässigen und Sagbaren. Der alte linke Satz, dass es schon revolutionär sei zu sagen, was ist, wird nun zur rechtspopulistischen Provokation. Dabei ist die Wirklichkeit selbst jener Feind, der von den Diskursraumpflegern mit ihrem flauschigen Redeschaumteppich gebannt werden soll. Zitat Ende. Am einfachsten geht das, indem man das, was nicht gefällt, mit einem umfassenden Rechtsverdacht belegt. Bernd Ulrich beklagte in der Zeit, Zitat, die Wirksamkeit eines ganz neuen deutschen Tabus. Es schützt die Tabubrecher, es erhebt sie zu Botschaftern unerhörter Wahrheiten über Missstände, die von der etablierten Politik angeblich systematisch verdeckt werden. Was leicht wie politische Brandstiftung anmutet, beansprucht plötzlich erfolgreich den Status der Aufklärung. Heute verhüllt sich das Vorurteil als Problemdiskurs, ein liberaler Rassismus, der ohne Gene auskommt. Zitat Ende. Bernd Ulrich konnte mir zwar in unserem Streitgespräch, das am Beginn der Debatte stand und in der Zeit unter dem tendenziösen Titel »Sind Muslime dümmer?« erschien, keinen einzigen sachlichen Fehler nachweisen und auch nicht die Aussage entlocken, dass Muslime dümmer seien. Ebenso wenig kam er an der Tatsache vorbei, dass die Analysen der verstorbenen Neuköllner Richterin Kirsten Heisig und des Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowski exakt den meinen entsprachen. Beide hatte ich ja auch ausführlich zitiert. Trotzdem beklagte er eine Woche später die Anfälligkeit der Öffentlichkeit, Zitat, für Attacken aus dem Dumpfen und Dunklen, wie jetzt bei Sarrazin, Zitat Ende, und nannte mich einen deutschen Rechtspopulisten. Netzler Kelleck bemerkte zu solchen Argumenten treffend, Zitat, der Eindruck drängt sich auf, hier solle eine überfällige Debatte mit bewährten Begriffen wie Rassismus oder Populismus kontaminiert werden. Zitat Ende. Exemplarisch für das Vorgehen der Kritiker war Frank Decker, Professor für Politologie in Bonn. Er hatte mich in einem Interview in der Welt am 7. September 2010 einen Rechtspopulisten genannt. Dieses Verdikt war unter Bezugnahme auf das Interview in anderen Medien wiederholt worden. Aus dem Munde eines leibhaftigen deutschen Professors verlautbart, hatte es ja eine gleichsam wissenschaftliche Weihe erhalten. Von einem empörten Leser meines Buches mit dem Hinweis unter Druck gesetzt, er könne es doch in den wenigen Tagen seit der Publikation noch gar nicht gelesen haben, antwortete Professor Decker einige Monate später, Zitat, in meiner Charakterisierung von Sarrazin als Rechtspopulist, die ich aufrechterhalte, habe ich mich auf die von mir selbst entwickelten Rechtspopulismus-Kategorien gestützt. Grundlage war dabei in der Tat nicht das Buch selbst, das ich erst danach gelesen habe, sondern dessen Präsentation und Verteidigung durch den Autor in zahlreichen Fernsehsendungen. Zitat Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich seit der Veröffentlichung in exakt 2 Fernsehsendungen aufgetreten. Am 30. August bei Beckmann und am 2. September bei Hart aber fair. Dieser von Steuergeldern ernährte beamtete Experte belegte mich also, ohne mein Buch gelesen zu haben, anhand von 2 Talkshow-Auftritten aufgrund einer von ihm selbst entwickelten Definition mit einem Schimpfwort und vermittelte den Eindruck, damit sei inhaltlich etwas gesagt. Andreas Sendker spottete, ebenfalls in der Zeit, ich wolle das alte Kinderspiel spielen, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und deutete damit Rassismus an. Steffen Grimberg hatte in der Taz schon gleich zu Beginn von Sarrazins radikal rassistischem Populismus gesprochen und so die beiden Begriffe miteinander verbunden. David Nauer hielt bereits den Vorschlag, die Anreizstrukturen für die Geburten gebildeter Frauen zu verbessern, für rassistisch. Daniel Bax sprach in der Taz von Salonrassismus und Eberhard Schulz witterte in Sarrazins Rassismus eine Gefahr für die Demokratie. Er dehnte zu diesem Zweck den Begriff ins Nebulöse aus. Zitat: Rassismus ist nach heutigem Stand der Wissenschaft und der internationalen Diskussion keineswegs nur ein biologisch begründeter Herrenrassenwahn. Zunehmend basieren rassistische Argumentationsmuster auf Zuschreibungen, unterschiedlichen Zitaten wie Kulturen, Nationen, Ethnien oder Religionszugehörigkeit. Kennzeichnend für Rassismus ist die Konstruktion vermeintlich homogener Gruppen, deren individuellen Mitgliedern pauschal negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Zitat Ende. Daniela Kaya meinte, bereits der Satz »Demografisch stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten eine Bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische Gleichgewicht im alternden Europa dar« hätte ausreichen müssen, um Sarrazin wegen Rassismus aus der SPD auszuschließen. Aus dieser Sicht ist offenbar das kritische Benennen einer Tatsache und einer Entwicklung selbst dann Ausdruck von Rassismus, wenn die Tatsache selber gar nicht zu bestreiten ist. Monika Maron brachte die Medienstrategie hinter solchen Äußerungen bündig auf den Punkt, als sie im Sommer 2013 sagte, Sarrazin wurde so oft zum Rassisten ernannt, bis die Behauptung als akzeptierte Wahrheit galt. Und Buschkowski hat man seinen Buchtitel als Boomerang an den Kopf geworfen. Neukölln sei eben nicht überall. Josef Joffe nannte diese Art des Denkens die Rassismusfalle und formulierte, eine Feststellung ist richtig oder falsch, aber kein Rassismus. Er benannte auch die Ursache für solches Denken. Zitat: In unserer Zeit ist das mächtigste Tabu die Zuweisung von negativen Gruppeneigenschaften. Zitat Ende. Und beschrieb die Risiken. Zitat: Wer Pathologien leugnet, kann logischerweise nicht heilen. Zitat Ende. Der Türkische Bund von Berlin und Brandenburg hatte bereits wegen meines Interviews in der Zeitschrift Lettre Internationale im Oktober 2009 Strafanzeige erstattet. Es war anscheinend sein Ziel, eine offene Diskussion über besondere Integrationsprobleme bestimmter Gruppen von Migranten zu unterbinden, indem bereits die deutliche Beschreibung bestehender Probleme verhindert werden sollte, weil sie rassistisch sei. Als die Staatsanwaltschaft nach dem Studium des Interviewtextes die Aufnahme von Ermittlungen ablehnte, wandte er sich an den UNO-Ausschuss für Antirassismus, CERD. Schon die Zusammensetzung dieses Ausschusses erklärt, weshalb er die freie Meinungsäußerung als eher marginalen Wert betrachtet. Er hatte bereits den Staat Israel der Apartheid angeklagt und der amerikanischen Regierung Unmenschlichkeit vorgeworfen, weil sie die Südgrenze nach Mexiko abriegelte. Er entdeckte in meiner derben Kritik an den Verhaltensweisen von türkischen und arabischen Migranten in Berlin Vorstellungen rassischer Überlegenheit. Nach diesem Maßstab wäre jedwede Kritik an gruppenbezogenen Verhaltensweisen rassistisch. In ihrer grandiosen Polemik »Die Wut und der Stolz« kritisierte Oriana Fallaci den ideologisch motivierten Missbrauch des Rassismusbegriffs und sprach von der, Zitat, »Mode, die es den Zikaden erlaubt, eine neue Form von intellektuellem Terrorismus zu etablieren, indem sie sich nach Gutdünken des Begriffs Rassismus bemächtigen.« Zitat Ende. Sie zitierte einen afroamerikanischen Intellektuellen, dessen Ahnen Sklaven waren. Wendet man den Begriff des Rassismus in Bezug auf eine Religion an und nicht auf eine Rasse, so erweist man der Sprache und dem logischen Denken einen wahrhaft schlechten Dienst. Zitat Ende. Ich entschied irgendwann, bei der Auswahl meiner Diskussionspartner ein gewisses Niveau nicht mehr zu unterschreiten und ließ im Mai 2011 eine Diskussion bei Hart aber fair platzen. Die Redaktion wollte Lamia Kador einladen, die mich in der Süddeutschen Zeitung einen Rassisten genannt hatte. Ich brachte stattdessen die Namen einer Reihe von Islamkritikerinnen ins Spiel. Das wiederum wollte die Redaktion nicht. Das hätte ja das Schauspiel »Alter deutscher Mann« gegen »Junge Muslima« verhindert. Folgerichtig wurde die Sendung abgesagt. Seitdem findet die deutsche Talkshow-Szene, soweit es um Integrationsfragen geht, ohne mich statt. Nach der Entdeckung der NSU-Morde setzte die türkischstämmige Autorin Hatice Akgün noch eins drauf und unterstellte, dass die Islamkritiker für die NSU-Morde Mitverantwortung hätten. Zitat: Diese Rechtsradikalen, die die Gewalt ja vollstrecken, fühlen sich ja als Erfüllungsgehilfe der Mehrheit. Auch die NSU hat das ja gesagt. Die haben ja gesagt, Taten schaffen Worte. Und ein Herr Sarrazin oder ein Herr Buschkowski, auch eine Frau Kelleck oder auch Herr Giordano geben diesen Rechtsradikalen, die gewaltbereit sind, ja immer wieder neues Futter zu sagen, guckt mal, wir haben ja recht. Zitat Ende. Beleidigung und verletzende Sprache. Oriana Fallacis Polemik »Die Wut und der Stolz« unmittelbar nach dem Terrorakt von Al-Qaida am 11. September 2001 niedergeschrieben, ist ein Stahlbad der Sprache, eine klarsichtige, schonungslose Kritik nicht nur des islamistischen Terrors und seiner Quellen, sondern auch der europäischen linksliberalen Medienklasse. Ein wunderbares Stück politischer Literatur, dessen Sprachgewalt kein Fettnäpfchen auslässt. In diesem Text wurde die Beleidigung der Richtigen zur sprachlichen Norm. Das schmale Buch wurde in 20 Sprachen übersetzt und verkaufte sich in nur 6 Monaten fast 1 Million Mal. Wer Gegenstand von Oriana Fallacis Zorn wurde, konnte sich zu Recht beleidigt fühlen. Deutschland schafft sich ab, war im Vergleich von staubtrockener Sachlichkeit. Sicherlich so prägnant und klar, wie ich es nur vermochte, aber weder gegen Religionen, noch gegen Ethnien, noch gegen Individuen fiel ein einziges kränkendes oder auch nur scharfes Wort. Die Devise war strikte Sachlichkeit, aber die Sprache nahm auch keine diplomatischen Umwege, wenn sie Fakten beschrieb und Zusammenhänge herstellte. Selbstverständlich hatte der Justiziar des Buchverlages den Text vorher gelesen. Er hatte keine Einwände und keine Änderungsvorschläge. Nach der Publikation trat niemand an den Buchverlag heran, um juristische Einwände gegen den Text zu erheben. Nie war auch nur ein Satz des Textes vor irgendeinem Gericht. Trotzdem wimmelte es in den Medien von Vorwürfen, die Sprache sei beleidigend und verletzend. Wenn man dann nachfasste, Fehlanzeige. Die viel zitierten Kopftuchmädchen waren ja im Lettre-Interview 1 Jahr zuvor aufgetaucht, im Buch selbst kamen sie nicht vor. Keine einzige Formulierung im gesamten Buch war geeignet, ein Individuum, eine Gruppe, eine Ethnie, eine Rasse oder eine Religion zu beleidigen oder zu verletzen. Die Medien fanden keine Worte für das, was sie empörte. Und je mehr sie das merkten, umso größer wurde die Empörung. Nehmen wir eine Textstelle, die besondere Wut auslöste. Dort äußerte ich nach einer längeren Analyse des Standes der Integration eine klare persönliche Präferenz. Ich möchte, dass auch meine Urenkel in 100 Jahren noch in Deutschland leben können, wenn sie dies wollen. Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken Türkisch und Arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Wenn ich das erleben will, kann ich eine Reise ins Morgenland buchen. Zum Deutschland und Europa der Zukunft gehört selbstverständlich Religionsfreiheit. Und wenn die Imame der Zukunft die autochthonen Deutschen und Europäer zum Islam bekehren, wird man das genauso wenig verhindern können, wie das Römische Reich die Ausbreitung des Christentums verhindern konnte. Aber das muss man abwarten. Ich möchte nicht, dass wir zu Fremden im eigenen Lande werden, auch regional nicht. Diese Passage, meist verkürzt zitiert, erregte die mit Abstand größte Empörung bei der linksliberalen, Zitat, Meinungsoligarchie in Medien und Politik, die sich daran gewöhnt hat, über erlaubte und unerlaubte Ansichten autoritativ und in der Tonart eines Scharfrichters zu entscheiden. Zitat Ende. Arno Wittmann schrieb in der Frankfurter Rundschau, dieser Satz ist eine Infamie. Denn tatsächlich gehe es Sarrazin, Zitat, darum, andere, denen das Land ebenso zu eigen ist wie ihm, zu Fremden zu machen. Zitat Ende. Das junge Mädchen, das nicht mehr im kurzen Sommerkleid ohne Anmache und Beschimpfungen durch bestimmte Straßen Neuköllns gehen kann, scheint Wittmann nicht zu interessieren. Der Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu, Sarrazins Sätze seien verletzend, diffamierend und sehr polemisch zugespitzt. Solche Wertungen sind ein bekanntes Muster der Macht, um einer unerwünschten Debatte auszuweichen. Nur, wer wird dort beleidigt und womit? Niemand wird dort beleidigt. Kein böses Wort fällt über Türken, Araber, den Islam oder einzelne Muslime. Man kann meine Präferenzen altbacken nennen, meine Befürchtungen paranoid. Wer anders denkt oder die Entwicklung anders einschätzt, mag darüber achselzuckend hinweggehen. Die Beleidigung lag in der Präferenz, die ich ausdrückte, dass ich lieber als Deutscher unter Deutschen als in einer fremden Kultur lebe. Das beleidigte allerdings nicht die muslimischen Migranten, die ja selbst nach ihren Präferenzen lebten. Es beleidigte den Geist der Multikulti-Ideologie und machte ihre Vertreter in den Medien zu zornbebenden Berserkern. Gerade der strikt sachliche Charakter meiner Analyse, die in der Sprache glasklar war, aber ganz ohne böse Worte auskam, schien die Empörung zu beflügeln. Da man sich aber nicht gut darüber empören konnte, dass jemand seine Präferenzen äußert, musste die Präferenz als solche, wie auch die gesamte Analyse des Integrationsstandes, als Beleidigung gebrandmarkt werden. Das Handelsblatt sprach vom einsamen Provokateur und beklagte den schrillen Ton. Und Jörg Lau hob in der Zeit den Zeigefinger, Zitat, Ton und Haltung sind keine Nebensache, wenn es um Integration geht. Zitat Ende. Peter Sloterdijk notierte dazu, Personen von Sarrazins Typ, Zitat, können effektvolle Verwaltungsleute sein, weil ihre Sprödigkeit sie zur Beherrschung abstrakter Verfahren prädisponiert. Sarrazin verfügt offensichtlich über die Gabe, bei der Formulierung spitzer Thesen mögliche Wirkungen des Gesagten außer Betracht zu lassen. Verdeutlicher sind rücksichtslos im positiven Sinn des Worts, weil sie die Unterkühlung bzw. die unsentimentale Versachlichung nicht scheuen. Von den Angehörigen des radikal-reformistischen Milieus, den Politikern und den Medienleuten, die ausschließlich in Wirkungsbegriffen denken und stets vom Effekt auf die Absicht schließen, wird das empathiefreie Reden regelmäßig als absichtsvolle Provokation missverstanden. Der Skandal versetzt eine unwillkommene Verdeutlichung in den verwischten Zustand zurück. Was man ein Denkverbot nennt, ist meistens ein Deutlichkeitsverbot. Man möchte die Dinge wieder in die gewohnte Trübheit tauchen. Zitat Ende. Erblichkeit von Intelligenz. Wenige Wochen nach Beginn der Debatte empörte sich der Herausgeber der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, Zitat, ausgerechnet Elsbeth Stern, die Wissenschaftlerin, auf die sich Thilo Sarrazin beruft, widerlegt dessen These von der angeblichen Vererbbarkeit von Dummheit. Zitat Ende. Mit diesem Satz hatte Di Lorenzo eigentlich seine eigene Intelligenz beleidigt. Da nämlich Dummheit nur ein anderer Ausdruck für niedrige Intelligenz ist, gilt schon rein logisch, dass Unterschiede in der angeborenen Dummheit denselben Erblichkeitsregeln folgen wie Unterschiede in der angeborenen Intelligenz. Ich hatte davon gesprochen, dass die Unterschiede der gemessenen Intelligenz zu 50-80% erblich sind. Und eben das sagte Elsbeth Stern in dem Beitrag, auf den sich Giovanni Di Lorenzo bezog. Sie formulierte, Zitat, dass in entwickelten Ländern mit allgemeiner Schulpflicht mindestens 50% der Intelligenzunterschiede auf Variationen in den Genen zurückzuführen sind. Zitat Ende. In der ganzen Debatte widersprach am Ende niemand der Feststellung von Rainer Rindermann und Detlef Rost. Zitat, Sarrazins Thesen sind, was die psychologischen Aspekte angeht, im Großen und Ganzen mit dem Kenntnisstand der modernen psychologischen Forschung vereinbar. Zitat Ende. Die Wut, für die der intellektuelle Ausrutscher von Giovanni Di Lorenzo stand, hat mit der wissenschaftlichen Diskussion um die Erblichkeit von Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Sie speist sich vielmehr aus einer Sicht auf die Welt, die die Biologie des Menschen ausklammern möchte und mehr oder weniger alles als Produkt der Gesellschaft sieht. Es war ja kein Zufall, dass Intelligenzforschung im Sowjetkommunismus verboten war. Und kein Zufall ist es, dass Michael Zander bei der Rezension meines Buches in der Jungen Welt den französischen Soziologen Pierre Bourdieu zitierte. Der Rassismus der Intelligenz ist das, was den Herrschenden das Gefühl gibt, in ihrer Existenz gerechtfertigt zu sein. Das Gefühl, Wesen höherer Art zu sein. Jeder Rassismus ist ein Essentialismus und der Rassismus der Intelligenz ist die charakteristische Form der Soziodizee der herrschenden Klasse, deren Macht zum Teil auf dem Besitz von Bildungstiteln beruht, die als Gewähr für Intelligenz gelten. Zitat Ende. Die Empörung über die teilweise Erblichkeit von Intelligenz speist sich aus derselben Quelle wie die Empörung über meine Aussage, dass Juden eine genetische Verwandtschaft teilen. Diese Aussage galt sowohl als rassistisch wie antisemitisch. Und Arno Wittmann forderte, Zitat, stoppt den Rassismus zu rufen, auch wenn er sich nicht gegen Juden richtet. Zitat Ende. Dagegen berichtete Tachles, das jüdische Wochenmagazin, ganz freimütig unter der Überschrift Erkenntnisse jüdischer Genforschung über die genetische Verwandtschaft verschiedener jüdischer Gemeinden.